Mary, hast du Erinnerung an Nachbarn, die in der Nähe von eurem Bauernhof gelebt haben? Was waren denn für Leute, die mit dir zusammen in der Kindheit waren? Nur die Familie oder gab es andere? War sehr schon in unserer Nachbargesellschaft. Ist wie eine Familie. Wir brauchen einander. Mit Kaffee flochen. Eine Familie kann nicht alleine das machen. Und keiner kann bezahlen, die Leute zu kommen zu machen. So war eine Kommunalarbeit. Und sie haben geschrieben den Namen für die Familie und sie sollte aussuchen, oder wie heißt, jeder Familie, vielleicht diese Familie, die andere Familie, die andere Familie, und die Namen, sie war alle in einer Gruppe und sie konnte schreiben diese Namen und nimm in eine Schüssel oder was, und diese Name wird geschrieben, Familie. Zum Beispiel Nummer 1, Familie Diandi Nummer 2. Und dann, wenn Hand geht rein, Wäsche kommt raus, jetzt wo sie wird anfangen, Kaffee flochen. Dann die nächsten Tage in andere Field. So dass keine Familie konnte alleine schaffen. Also eine Rotation, Ja, die Rotation. dazu geführt hat, dass jede Familie ein Kaffeefeld bearbeitet hat und geerntet. So, wir kennen uns sehr gut. Wir hatten eine gute Beziehung. Es ist wie eine Familie. Jeder Kind konnte, wenn zum Beispiel meine Mutter passiert, das war nicht da. Wir konnten essen von der anderen Familie. Ohne Angst, ohne Schreckgefühl. Wir gehen da und sagen, oh, wir haben nicht unsere Mutter zu Hause gefunden und wir haben Hunger. Sie haben immer uns etwas gegeben zu essen. Und wie ging es denn weiter? Gingst du in die Schule und konntest du gleichzeitig noch Kaffee ernten? Wie ging es? Ist nur hier, ich habe geholt Kinderarbeit. Wenn so konnte alle meine Eltern in unserer Gesellschaft alle in den Knast. Wir haben alle gearbeitet. Wir haben nicht gesehen, dass wie eine Kinderarbeit ist Familienhilfe. Wir haben geholfen unseren Eltern, sodass auch wir können gut leben. Wir haben früh morgen, wir haben immer angefangen um 5 Uhr. Und eine Stunde, jeder muss in Kaffeeplantation Plantage, ja. und Plantage und 5 Kilo Kaffeebohnen flocken. Wenn voll, dann man hatte Freiheit zu gehen zur Schule. Erzähl uns ein bisschen, wie ging es denn weiter? Du hast danach die Entscheidung getroffen, doch die Heimat zu verlassen. Hast du die Entscheidung, die Familie zurückzulassen und zu ziehen, wegzuziehen? Wie ging es denn da? Wie war denn das damals, die Entscheidung? Erstmal, ich habe nicht gedacht, einmal ich werde raus von meiner Heimat. Obwohl ich habe nicht, wo ich geboren bin. Es war nicht vor lange da. Ich habe da gewohnt bis 8 Jahre alt. Und dann ich bin ich umgezogen zu meiner Schwester. Sie hat mich erzogen bis 17 Jahre alt. Denn ich bin auch umgezogen noch zu einer Schwester vor 4 Jahren, nachdem ich war alleine in einer Stadt, wo Malindi. So, für mich Familie, ich vermisse meine Familie, aber war nicht so schwer zu sagen, tschüss. Wenn ist Familie, dass sie sind in meinem Herz, mehr als nahe bei mir. Die hatten Und die anderen Geschwister, sind die mitgezogen mit dir oder warst du erstmal allein? Erstmal, meine Mutter ist gestorben, als wir waren so jung, wir waren vier Kleine in der Familie. Und meine große Schwester, sie haben entschieden zu teilen uns. So, jeder hat genommen eine und für mich ist, meine Schwester, die hat mich genommen, sie hat gewohnt 600 Kilometer weit weg. Und von dieser Zeit, ich hatte nicht zurückgekommen, auch zu Großen, bis ich war 16 Jahre. So, in 8 Jahren, ich war nie wieder zurück zu Hause. Es war keine Möglichkeit, Kontakte mit den anderen Geschwistern? Es war keine. Wir haben getroffen, auch alle zusammen, aber nicht zu Hause, zu anderen Schwesterhaus. Vor Weihnachten oder Ostern, aber nicht zu Hause. Deine Schwester hatte, deine älteste Schwester hatte eine besondere Beziehung zu dir gehabt? Diese ist die vierte Größte. Wenn wir waren vier, die erste hat genommen, der war klein, die vierte ist zu mir gekommen. Und sie ist bis heute wie meine Mutter. Sie ist süß und sauer. Sie sehen mich nicht wie eine Erwachsene, sie sehen mich immer eine kleine Mary. Mary, die hat natürlich die anderen Geschwister mal gehabt, wie viel wart ihr denn in ihrem Haus? Wie viel wart ihr zusammen? Meine Schwester hatte drei Kinder. Wir waren vier. Vier. Die drei vor Anfang und dann sie hatte kleine bekommen später. Und wir haben zusammen gewohnt, wie meine Schwester, obwohl ich sollte Tante sein. Wie weit war das Dorf von Nairobi, damit ich... Das ist in Maasai-Land. Maasai-Land ist weit weg, ist Nachbar Tansania. Ist ungefähr 600, 700 Kilometer weit weg.